Aus Anlass des Tages von Songun veröffentlichte jüngst das nigerianische nationale Kim Il-sung-ismus-Kim-Jong-ismus-Student-Komitee den Teil 4 für die Verwirklichung der Souveränität in der Welt aus dem Rechenschaftsbericht des Sitka der Partei der Arbeit Koreas, der vom Genosse Kim Jong-un auf dem 7. Parteitag erstattet wurde, auf seiner Internet-Homepage.